Gunther? Geht's hier auf? Wo wollen Sie denn hin? Ins Ministerium. Da sind Sie ja ganz richtig. Da gehen Sie bloß geradeaus und dann etwas links. Immer an der Regenrinne entlang. Ja, und warum? Das würde mich mal interessieren. Gehen Sie nicht, was so viel einfacher ist, die Treppe runter, wenn Sie aus dem Haus wollen. Man lässt mich nicht. Wind durchpfiffene, bedeutende Stille. Man lässt ihn nicht. Am 1. Oktober 1923 kletterten Techniker der Deutschen Reichspost hoch über die Dächer in der Nähe des Potsdamer Platzes. Wie es der Zufall will, befinden sie sich auf dem Dach des Schallplattenkonzerns Vox. Dort oben wird der erste Berliner Sender für den Unterhaltungsrundfunk errichtet. Man versperrt mir den Ausweg. Man hindert mich, mir mein Recht zu suchen. Ich will hier hinunter. Künstler. Hallo? Hallo? Hallo? Halten Sie den Mann da auf! Finger weg! Ah, nein, so hastig, nur die aufhalten! Die Türen, junger Mann! Hier geht sie! Aufhalten, warum? Aufhalten! Mann, der hat die Wachsplatte gestohlen! Aha, die Wachsplatte. Lass ihn doch. Der läuft ins Ministerium oder in die Irrenanstalt, den kriegst du wieder. Sagen Sie, junger Mann, wem gehört das Gebäude, auf dessen Dach wir stehen? Ihr hört der Vox. Das ist die Schallplattengesellschaft, Herr Reichert. Weiß ich doch. Das alles passt hier großartig für unseren Sender. Anschlussleitungen verlegen, Maschinen anschalten, Antenne hier aufs Dach und es wird in die Welt hinaus gesendet. Was wird in die Welt hinaus gesendet? Das müssen Sie schon Staatssekretär Torgelow fragen. Wer ist denn das denn nun schon wieder? Ja, ja, den. Im Mai 1923, vor drei Jahrzehnten, hörte ich den Tribunen zum ersten Mal in einer seiner großen Zirkusversammlungen. Ich hatte kurz vorher auch zum ersten Male Übertragungen aus dem Äther gehört. Es gab damals in Deutschland noch keinen offiziellen Rundfunk und keine Apparate. Nun verblüffte mich die Ähnlichkeit der beiden Erscheinungen, denn auch Hitler bezog seine Suggestivität, die unableugbar war, nicht aus der menschlichen, sondern aus einer technischen Substanz. Verwirrt ging ich hin, verstrickt ging ich weg. Ihr Herren, urteilt jetzt selbst. Ist das ein Leben? Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Kleinen Schein? Wozu? Kino, Bruder. Hab kein Geld. Ach, kriegst immer einen Haufen ausgezahlt und mir gönnst du nicht ein bisschen. Ich bin entlassen. Was? Sozialkritischer Aufschrei Ilses. Was? Was für ein Bonze war denn das, der dich... Bot? Bot? Bot? Ist das nicht der kleine Steppke von Nummer 12? Vorderhaus. Woher kennst du ihn denn? Belletage. Den kennt doch die ganze Straße, Mensch. Das ist doch der, wo die Freundin den ganzen Tag immer singt. Auf Schallplatte. Verstehst du? Hätte ich früher wissen sollen, dass du bei dem bist... Mensch, Karl, mit dem spreche ich. Der zwinkert mir immer so zu, wenn ich dem begegne. Mit dem werd ich fertig. Probiert. Vielleicht schenkt er dir eine Schallplatte. Die würde ich immer und immer spielen. Auf was denn spielen? Vielleicht auf der Kaffeemühle? Schallplatte allein nützt auch nichts. Grammophon musst du haben. Und warum haben wir kein Grammophon? Weißt du, was das kostet? Ach, weißt du noch, Karle? Weißt du noch, wie wir immer draußen vor Munds gestanden haben? Wenn drin Tanz und Musik war? Hm. Schallplatte, Grammophon, Geld. Wenn man hier in der Küche sitzen könnte, ohne Schallplatte, Grammophon, Geld und doch Musik hören. Du hast eine Meise, Schwesterherz. Auftritt Schwerk. Hey! Hey, hey, habt ihr das schon gehört? Schwerk ist zurück! Der Bummelzug ratterte langsam durch die Ostmark. Langsam zogen die kümmerlichen Dörfer vorbei, sandige Äcker, verkrüppelte Kiefern, Novemberwolken, Grenze. In Krojanke schlich sich einer an den Grenzern vorbei, groß, hager, verlaust, mit einem riesigen, runden, düster schwarzen Kopf und mit Kleidungsresten ums Gebein, wie sie ein alter Frontsoldat eben hatte, nach 9 Jahren Krieg. Er stank nach Tabak, Alkohol und brummte vor sich hin. Ausweis? Grenze. Holt euch meinen Ausweis bei den Polacken! Schrie der Soldat verzerrten Gesichts zurück und sprang auf das Trittbrett des Zuges. Das Abteil war überfüllt, mehr Fracht als Menschen. Der Soldat zwängte sich zwischen Eierkörbe und Krauthutschen, fand etwas Atemraum, entdeckte Köpfe im Dunst, straffte sich, verbeugte sich, soweit das möglich war. Schwerk! Freikor. Schwerk kommt zurück! Es geht in München los, Schwerk. Feldherrnhalle. Natürlich werden wir das verhindern. Herr Fuchs, Chefredakteur. Mein Jude. Näselnd, hakennasig, dunkle Augenbrauen. Allerdings. Unser Schicksal ist alt, unser Wissen ist alt, also ist auch unser Irrtum alt. Ich habe über Lenin geurteilt. Ich habe geirrt. Ich habe über Mussolini geurteilt. Ich habe geirrt. Ich urteile nicht über den Rebell von München, der morgen vermutlich des Deutschen Reiches Kanzler sein wird. Das werden wir verhindern. Natürlich werden wir das verhindern, Wiedehopf. Herr Fuchs blinzelt mit trübem Blick durch seinen trüben Kneifer. Er genießt Achtung, solange er schweigt. Doch da er an dem jüdischen Erbübel leidet, dass sein äußeres Bild keinesfalls seinem Inneren gleicht, wenigstens nicht für arische Augen. Was mich 1934 von den Röhmschlechtern trennte, waren Fragen der Taktik und der Methoden. Man musste Taktik und Methoden ändern. Aber die Männer meiner Generation innerhalb der NSDAP waren alle schon zu starr und steif geworden. Wer innerhalb der NSDAP etwas ändern wollte, musste bei der Jugend ansetzen. Es war mein alter Versuch mit einem nur wenig veränderten politischen Sinn. Und so begann ich an meinem Funkroman Kampf im Äther oder die Unsichtbaren zu arbeiten. Der riesige, wuchtige Schreibtisch von Torgelow war übersät mit Plänen und Verträgen. Berge von Zigarrenkadavern und Zigarettenleichen türmten sich auf zahlreichen Aschebechern. Anfang Oktober 1923, Postministerium Berlin. Umgestürzte Likörgläschen verhauchten ihre Seelen in Form kleiner, scharfer Alkoholreste. Streichhölzer krochen wie Ameisen über die Teppiche. Die überfütterten Papierkörbe hatten ihren gemischten Inhalt erbrochen. Über diesem intellektuellen Schlachtfeld schwamm graublauer, träg wogender Nebel. Kaum erkennbar bewegten sich, stets neuen Nebel erzeugend, 2 glühende Importen gegeneinander. Verhandlungen mit Staatssekretär Torgelow. Der Einzige, der den Rundfunk nicht politisch instrumentalisieren, der Einzige, der nicht am Rundfunk verdienen will. Ich habe den Rundfunk erfunden und ich sorge für seine Zukunft, wie auch für die meine. Zum Beispiel, indem ich mit der Schallplattengesellschaft Vox Verhandlungen führe. Für uns ist Ihre Zukunft zu teuer. Und die Kosten dieser ganzen Radiogründung würden für den Vox-Schallplattenkonzern nur 1000 englische Pfund betragen, Herr Doktor. Für 1000 Pfund, Herr Torgelow, kaufe ich heute halb Berlin. Das sind Billionen und Aberbillionen Papiermark. Mit diesen 1000 Pfund kaufen Sie nicht halb Berlin, sondern die ganze Welt. Aha. Im November 1919 habe ich, verehrter Dr. Michaelis, die ersten Versuche beginnen lassen. Zu Weihnachten 1920 haben wir nach einigen Sprachübertragungen das erste Konzert gesendet, aus Königs Wusterhausen. Im Juni 1921 versuchten wir eine Opernübertragung aus der Staatsoper. Sie gelang. Wir wurden sogar von Dampfern auf dem Atlantik gehört. Wir, der Vox-Konzern, sind eine Schallplattenfirma. Wir haben die Schallplatte erfunden. Wir haben sie vollkommen gemacht. In den nächsten Jahrtausenden gibt es keine Revolution. Wenigstens nicht in der Schallplattenbranche. Ich fürchte, Ihre Revolution scheitert an der Schallplattenbranche. Diesen Einwurf habe ich erwartet. Als die Eisenbahnen sich ausbreiteten, ging das Pferd ein. Ich habe beim Minister beantragt, 2 Radiosender in Berlin und in München bauen zu lassen. Das ist abgelehnt worden. Die Mittel sind dafür im Haushalt nicht vorhanden. Es ist auch für 1924 abgelehnt worden und es wird, dessen versichere ich Sie, ebenso abgelehnt werden für 1925 bis 2000 einschließlich. Denn bis 2000 einschließlich wird, wie man mir wörtlich gesagt hat, die Post dringendere Aufgaben haben, als über Reichspostradiosender Musik zu verbreiten. Ich habe daraufhin aus eigener Verantwortung heraus das Telegraphentechnische Reichsamt vor 14 Tagen beauftragt, einen Sender zu bauen. Dieser Sender ist fertig. Was wird der Reichstag dazu sagen? Nichts. Der Sender kostete nichts. Er übersprang zwar die Grenzen der Bürokratie, aber er übersprang nicht die Grenzen des Haushalts. Ihre Vox hat das Dach für die Antenne. Ihre Vox hat das Kapital. Herr Staatssekretär Torgelow, wollen Sie mir zureden, gegen das Interesse der Gesellschaft zu handeln, deren Direktor ich bin? Fühlen Sie nicht, dass es hier um die Geburt des Neuen geht? Ich habe einen Aufsichtsrat, Herr Staatssekretär. Ihr Aufsichtsrat wird nicht schlimmer sein als der meine. Vor Aufsichtsräten hilft nur das Wort Ulrich von Huttens. Ich hab's gewagt. Rührt euch! Es gibt nur ein Ministerium, das eventuell mit Kunst zu tun hat. Das Postministerium. Ich bin kein Briefmarkensammler. Hoffentlich nicht. Ihr Mann sitzt im Postministerium. Torgelow heißt er, um genau zu sein. Aha. Einen Sänger, der es gewohnt ist, das eingestrichene brausende A 20 Atemzüge zu halten, vom Pfade der Rache abzubringen, ist nahezu unmöglich. Rufo, in dem die gewaltigen Portiers einen ihrer thronenden Rasse erkannten, scheiterte nicht an den Pforten, nicht an den Stockwerken, lediglich an den Zuständigkeiten. Aber er bahnt sich seinen Weg. Was haben Sie uns denn da auf den Tisch geknallt? Ein Problem. Sieht aus wie eine Ihrer Schallplatten, Michaelis. Ist hier ein Ministerium, das Künstler schützt? Von Künstlern ist hier gar nicht die Rede. Unser Vorhaben, Herr Michaelis, unser Vorhaben ist nicht nur ein geschäftliches, sondern auch ein künstlerisches. Ich werde, meine Herren, den Vox-Konzern mindestens bis zur gleichen Unkenntlichkeit verstümmeln, bis zu welcher der Vox-Konzern meine Stimme verstümmelt hat. Nämlich. Vox, Schallplattengesellschaft, Bot am Apparat. Hier, Michaelis, ich sitze hier bei Staatssekretär Torgelow. Schönen guten Morgen, Herr Direktor. Die fragliche Wachsplatte liegt vor mir auf dem Tisch des Hauses. Puccini, kommen Sie sofort her, holen Sie das Ding ab. Ich schicke den Thiel vorbei. Meine Herren, weichen Sie nicht ab von Wahrheit und Gerechtigkeit. Der Staat, der den Künstler nicht schützt, muss untergehen. Wahrheit und Gerechtigkeit erfordern zunächst, dass Vertrag Vertrag bleibt. Die Firma hat in ihrer Hand Gold gedrückt und holt dafür Gold aus ihrer Kehle. Die Schallplatte gehört uns. Das ist moralisch. Die Schallplatte ist unmoralisch. Ist es nicht ein Vorteil für den Künstler, durch Schallplatten populär zu werden? Ist es ein Vorteil für den Ochsen, durch Corned Beef populär zu werden? Halten Sie die Schallplatte nicht für Musik? Halten Sie das Loch im Käse für Käse? Dann betrat Karl Thiel Torgelows Zimmer. Damit geriet er in Teufels Küche. Es ist zwar richtig, dass sich allerlei Drähte durch Torgelows Zimmer schlängelten, dass in der Mitte des Raumes etwas herunterhing, was der Staatssekretär stolz als Rahmenantenne bezeichnete, dass über zwei riesigen Anodenbatterien ein schön geschwungener Schalltrichter sich blähte. Was aber Herrn Torgelow in diesem Augenblick bewog, alle die Dinge in Strom und Bewegung zu setzen. Haben Sie so etwas schon mal gesehen, Herr Thiel? Was ist denn ditte? Gellender Pfiff, leidenschaftliches Heulen. Tobende Energien aus dem grenzenlosen Weltall magisch angezogen, gleich Faustens Geist stürzen sich ins Zimmer, stürzen sich in erbittertem Kampf, Stereo gegeneinander, übereinander, während neue Kräfte sich aus dem Nichts heraus materialisieren und erneut in die akustische Debatte einsteigen im als Warenzeichen gesetzlich geschützten Dolby Sound. Was ist denn ditte? Das ist die Welt. 21, 22, 11. Der staatliche Radiodienst in Friedrichshafen. Börsenberichte für die Schweiz. Aber der junge Mann will sicher Musik hören. Oh. Können Sie sich ein Bild von der Struktur der Materie machen, junger Mann? Die ist kolossal dicht. Sie ist kolossal undicht. So undicht, dass sie praktisch gar nicht vorhanden ist. Sehen Sie, das hier ist Draht, ist also Metall. In einem mittleren Metallatom geht es zu, wie bei einer brandenburgischen Zuverlässigkeitsfahrt für Motorräder. Da fahren also rund um die Mark einige Dutzende von Motorrädern gewissermaßen um die Wette. Dieser Kupferdraht verhält sich zum einzelnen Elektron, wie die Milchstraße dort oben zu Ihnen auf einem Motorrad. Können Sie das begreifen? Nee. Richtig, ich auch nicht. Und doch ist es so. Weiter. Junger Mann, Sie klettern jetzt auf den Turm des Berliner Rathauses und blicken in die Runde. Alles ist dunkel und leer um Sie her. Nur gerade am Rande Ihres Horizonts braust die brandenburgische Zuverlässigkeitsfahrt, bestritten von 63 hellleuchtenden Motorrädern mit einer Geschwindigkeit von 300.000 Sekundenkilometern im Kreis um Sie herum. Was würden Sie sehen? Nicht einen geschlossenen Kreis. Vermutlich würde die Wahrheit in der Mitte liegen. Da! Sehen Sie, die Lampe glüht! Hokus pokus! Meine Herren, stellen Sie sich die Milchstraße vor. Plötzlich beginnen alle Motorräder, die sich am äußersten rechten Rand ihrer Kreisfahrt befinden, schnurgerad von uns weg ins Weltall zu sausen. Gleich darauf, und zwar in der unvorstellbar kurzen Zeit von 13 Millionen Sekunden, sausen sie um ihren Planetoiden herum und rasen an der anderen Seite in der Richtung auf uns wieder zurück. Verstehen Sie jetzt einen wie gewaltigen Vorgang, der hochfrequente elektrische Wechselstrom darstellt? Woher wissen Sie denn das alles? Wissen ist kein Wort unseres Jahrhunderts. Das Radio ist eine Entweihung des göttlichen Geistes. Und außerdem ein schlechtes Geschäft. Für Ihren Vox-Konzern, aber nur, falls Sie nicht bei uns einsteigen. Ich kenne wenig Dinge, welche die Kunst noch mehr profanieren würden, als sie es schon ist. Hier, Thiel, Sie bringen die Schallplatte jetzt zurück ins Vox-Haus. Das heißt, den Geist der Technik ausliefern. Eben das wollen wir. Ich hielt die Platte von diesem fetten Sänger in der Hand und da sah ich die mir bestimmte Zukunft. Ich begriff, ohne begreifen zu können, warum mich Bronnen als Prolet hatte starten lassen und warum ich bei der Schallplattengesellschaft gelandet war. Von da bis zum Radio ist es nur noch ein Schritt. Vom klassenbewussten Proleten mit Leninbild in der Küche bis zur Kameradschaft eines Schwerk braucht es einige Schritte mehr. Der Zug fuhr und fuhr. November 1923. Schwerk kommt zurück! Alles war Grenze. Im Westen stand irgendwo riesengroß eine gierige Spinne, die das Blut des ganzen Reiches trank. Berlin. Nach Berlin wollten sie alle. Hunger ist noch kein Grund zu verzweifeln. Sie näherten sich der großen Spinne. Mietskasernen, sinnlos und nackt, mitten in verwahrlostes Grün gestellt, bildeten zerrissene Punkte des äußersten Netzes. Die Bahn ging schnurgerad, erst viergleisig, dann achtgleisig, dann 16-gleisig. Rechts und links von ihnen tauchten Züge auf, gleich ihnen schnaubend und prustend dem geschwollenen Bauch der Spinne zustrebend. Endstation Schlesischer Bahnhof. Ey, Schwerk kommt zurück. Was? Was sagst du? Ach Gott sei Dank. Es war die Gegend um Ostspree und Schlesischen Bahnhof. Hier, an einem der schmierigsten Aufgänge zu den verräucherten Hallen, stand Leutnant A.D. Kleinecke und hielt rechtsradikale Wochenschriften feil. Gott sei Dank, Mensch, du, ich hatte schon Angst, die Polen hätten dich geschnappt. Von wegen. Bin gar nicht rübergekommen. Leutnant A.D. Schwerk, Freikorps. Kämpft, wo immer es etwas zu kämpfen gibt. 1914 Kriegsfreiwilliger, 17 Leutnant, 18 Kampf gegen die Polen. 1920 polnischer Untertan, weil ich die Heimat nicht verlassen wollte. Heute Nacht kommt der Umschwung. Glaube ich nicht. Das war in Küstrin. Große Aufregung und kleiner Putsch. Es geht in München los. Feldherrnhalle. Musik. Arbeiterradio 2. Der Bug des Schleppers durchschneidet die Wogen des Kanals. Man riecht die Kohlenebel. Wohin gehst denn? Weiß nicht. Und du? Weiß auch nicht. Karl traf, als er genau in der Mitte der Janowitzbrücke den schwarzen Kohlendampf eines eifrigen Schleppers gierig einsog, das, was er nicht hatte treffen wollen, seine Schwester, Ilse. Zufällig. Ins Kino möchte ich mal gehen, Karl. Im Theater war ich auch noch nie. Weißt du noch, Mensch, wie wir im Konzert waren? Du ohne Kragen? Ja. Und die Leihbibliotheken, Mensch, auch schon wieder teurer. Wir werden Sibylla machen. Du? Wir, habe ich gesagt. Wir, die Arbeiterklasse. Vor mehr als zwei Jahrzehnten, in den Jahren 1934 und 1935, wollte ich die Geschichte des Deutschen Rundfunks darstellen, als den dauernden Kampf der Kräfte des Volkes gegen ein System, welches das Volk verdummte und unterjochte. Zwei Proletarierkinder aus dem Osten Berlins, er, junger Arbeiter, sie Steno, geraten aus der Schallplattenindustrie in den sich entwickelnden Rundfunk. Aktiv und gläubig folgen sie der neuen Lehre. Verzweifelnd sehen sie, wie der technische Fortschritt zu Geld, Geld zu Macht wird und wie Macht schließlich Sehnsucht und Ideen, die aus der Masse stammen, umfälschen in Posten und Positionen. Donnerwetter. Sie habe ich mir ja ganz anders vorgestellt, Herr Bott. Ich weiß, dass Herr Michaelis und andere meiner Freunde von mir als dem kleinen Kofmich sprechen. Als ob sie besser wären. Nun schön, ich bin nicht besser, ich bin Bott und heiße Bott. Geschäftliche Erwägungen haben keinen Zweck. Ich weiß, ich habe infolgedessen für Ihr Radioprojekt das größte Interesse. Ich hörte, dass nur 3.000 Pfund erforderlich sind, um die Sache starten zu lassen. Haben Sie die 3.000 Pfund, Herr Bott? Das sind 25 mal mehr Billionen Mark als noch vor einem Monat. Aber ich hab sie. Torgelow? Hier, Michaelis. Darf ich Sie um einen Augenblick Ihrer kostbaren Zeit bitten, Herr Staatssekretär? Ich habe seinerzeit, wie Sie ja wissen, Ihr Angebot nicht endgültig abgelehnt. Wir haben also gewissermaßen eine Option auf Ihr Radioprojekt und bleiben unterdessen bemüht, die 3.000 Pfund baldmöglichst aufzutreiben. Aber mein lieber Herr Dr. Michaelis, von einer Option war nie die Rede. Aber Herr Staatssekretär, unser Interesse war doch so groß, dass die vertragliche Fixierung einer Option gar nicht nötig war. Nun haben Sie Ihre Maschinen in unseren Räumen, Ihre Antenne auf unserem Dach. Es ist doch alles auf dem besten Wege. Soviel ich weiß, gehört Ihnen das Haus doch gar nicht. Mit einem Wort, Herr Staatssekretär, ich habe die 3.000 Pfund. Sie haben es gewagt. Fein. Michaelis zahlt die 3.000 Pfund. Und ich? Ich war tatsächlich bei Herrn Michaelis im Wort. Und ich? Schließlich muss jemand die Radiostunde leiten. Mir lag am Geschäftlichen beinahe so viel wie am Ideellen. Wir brauchen einen kulturpolitisch interessierten und gleichzeitig wagemutigen Fachmann, der das Unternehmen nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen leitet. Sie bieten mir den Posten eines Direktors der Radiostunde an. Ich biete Ihnen eine Zukunft. Der Aufsichtsrat der Radiostunde AG beruft am heutigen Tage Sie, Friedrich Georg Bott, an die Spitze der ersten deutschen Sendegesellschaft. Hiermit obliegt Ihnen Vorbereitung, Zusammenstellung und Abgabe des Unterhaltungsprogramms. Während der Sender nach wie vor Eigentum der Deutschen Reichspost bleibt und von ihr betrieben wird. Fanget an. Aufbruch. Bott hatte Geld. Bott hatte einen Sender. Bott hatte eine Antenne. Bott hatte Angestellte. Bott hatte Ehrgeiz. Bott hatte einen Plan. Wenn ich einmal die Berliner Radiostunde ausgebaut haben werde und Generaldirektor des deutschen Radios sein werde. Alle lauschten. Welchen großen Plan würde Bott wohl haben? Hatte man Bott unterschätzt? Dann werde ich mir eine Villa in Zehlendorf bauen, mit Garten und Teich. Große Pläne hatte Bott. Was haben Sie da, Fräulein Ilse? Absagen. Alles absagen. Alles. Welches Datum haben wir heute? Den 29. Oktober. Bott macht eine demonstrative Pause. Den 29. Oktober 1923. Richtig. Blauer Montag. Ob wir uns bis zum 1. Januar so durchwurschteln können? Ob wir nicht doch lieber arbeiten sollten? 2 Monate noch und wir sind auf Sendung, Herr Bott. Haben Sie eine Ahnung, wie schwer das ist, ein Radioprogramm zu planen? Täglich 1 Stunde Sendung? Unvorstellbar. Guten Morgen, Herr Ministerialdirektor. Bitte bleiben Sie sitzen. Wissen Sie was? Ich möchte jetzt mal eine Probesendung hören. Kein Problem. Thiel! Hier! Wir gehen auf Sendung. Schallplattenkonzert. So, aber nicht quatschen da hinten, ja? Weitermachen! Der Betrieb wird hektisch. Türen schlagen, Namen werden gerufen, Schritte kommen und entfernen sich. Die technische Apparatur wird angeworfen, Wellengeräusche. Was darf's denn sein? Nehmen wir den Künstler Rufo. Fertig? Thiel? Alles klar. Das funktioniert ja alles ganz glänzend. Da können wir ja eigentlich sofort anfangen. Jawohl. Fräulein Ilse. Herr Direktor. Bitte schreiben Sie. Notiz an die Presse. Heute, den 29. Oktober 1923, um 8 Uhr abends, beginnt der Unterhaltungsrundfunk Berlin auf Welle 400. Um Gottes Willen, Herr Staatssekretär, das geht doch gar nicht. Und warum geht das nicht? Wir haben noch kein Programm. Sie haben volle 8 Stunden Zeit. Um 8 Uhr drücke ich auf den Knopf. Um 8 Uhr beginnt Ihr Programm. Um 8 Uhr beginnt mein Programm. Dies war nun nicht mehr strittig. Bott zog sich in sein Zimmer zurück und dachte nach. Strittig war, ob er sich vergiften, erhängen oder erschießen sollte. Herr Bott, Sie können doch einfach diese Programme vom Sender Königs Wusterhausen übernehmen. Das heißt, die Musiker von denen, die machen unser Programm und die Soße ist fertig. Was für eine Soße? Königsquatsch, Wuster. Königs Wusterhausen. Weiß ich doch. Ein Sender, wissen Sie, muss im Zentrum stehen. Königs Wusterhausen ist prähistorisch, Reichweite gleich null. Die haben ein richtiges Orchester. Ja, ich hatte auch schon daran gedacht. Allerdings gewichtige Gegengründe, aber der erste Einfall ist immer der beste. Also schreiben Sie, telefonieren Sie, telegrafieren Sie, um 8 ist Sendung, also machen wir um 3 die erste Probe. Alles läuft wie besprochen. Alles klar, Ilse, du schaukelst das Schiff. Das Chaos organisiert sich, die Hektik nimmt zu. Es wird immer wahrscheinlicher, dass der Abend eine Katastrophe wird. Werden muss. 2:10. 2:11, um genau zu sein. Das Programm, Herr Bott, ist jetzt fertig. Eröffnungskonzert am 29.10.1923, Voxhaus, Welle 400. Klingt famos, nicht wahr? Das sind ja lauter so fremde Namen, Herr Bott. Pavlovitz, Tschaikowski, Sainz-Sainz, Mendelssohn, Verdi. Ich meine, die Deteuren sind doch Deutsche. Tatsächlich. Bott erschrak. Er hatte doch hoffentlich die deutsche Musik nicht vergessen. Da, Nummer 11 ist Beethoven. Nummer 12 und Schlussnummer zugleich ist Deutschland. Deutschland über alles. Deutscher kann man nicht sein. Ab mit dem Programm in die Druckerei, aber Dalli. Die Künstler sind benachrichtigt, Herr Bott. Fräulein, wo ist der Chef? Der Chef bin ich. Wo soll der Flüeli? Ich guck doch mal, mach die Tür auf und drinnen Ding. So, rechte? In die Ecke. Nee, warte mal. Weiter nach rechts da. In die Ecke. Siehst du nicht? 4:09. Die erste Probe findet seit 9 Minuten nicht statt. Na, wenn schon. Wenn schon das Judenblut vom Messer spritzt. Vorsicht! Thiel, komm ohne Spitze. Vorsicht! Was ist passiert, Fräulein Ilse? Nichts ist passiert, Herr Bott. Ich melde mich schon, wenn was passiert ist. Machen Sie Dampf! Wer macht hier Dampf? Vorsicht, Kabel! Na, Trottel! Sehen Sie nicht das Kabel? Ich bin noch nicht blind! Neue Jahr, Mein Gott, noch 30 Minuten. 29, um genau zu sein. Oh, Jesus, Jesus. Mikrofonprobe. Letztes Mal. Tag 12 bis 19. Noch 15 Sekunden. Und Fräulein Ilse, wissen Sie, wer das Programm ansagt? Na? Icke. Friedrich Georg Bott. Modulationsleitung freigegeben. Beim letzten Ton des Zeitzeichens ist es genau 20 Uhr. Achtung, Achtung, Berlin! Liebe Hörer, ich begrüße Sie daheim vor Ihrem Rundfunkempfänger. Inflation. Auf der Lohnskala überrundete der grafische Arbeiter den Amtsrichter, der Metallarbeiter den Professor. Die große Schicht der bürgerlichen Rentner wurde depossidiert. Geheimratswitwen wurden gewerbsmäßige Zimmervermieterinnen, der Major AD wurde Vertreter. Die unvollendete erste Revolution von 1918 schrie nach der Vollendung durch eine zweite. Der Sieg ist der proletarischen Revolution zu erfüllen. Das Jahr 23 brachte uns die Ruhr-Invasion. Die Unwiderlichen und die Revolutionärsten Brüder. Den Hitlerputsch in Bayern. Eine der schwersten Wirtschaftskrisen. Eine Wirtschafts- und Währungskrise sondergleichen. Durchzieht die ganze Welt. Hitler war nicht nur die Eskamotage des Echten durch das Falsche, des Sozialismus durch die Phrase, des Nationalen durch den Chauvinismus. In der Bewegung, durch welche Hitler gemacht wurde, steckte auch eine Gewalt, welche eng verwandt mit dem Rundfunk, mit dem Film. Berlin, 8. November 1923. Schwerk, mein Name. Der Vorname ist auf dem weiten windigen Weg verloren gegangen. So wie meine Heimat. Heute Polen. Mir ist die Aufgabe zugewiesen worden, Freund Thiel, den klassenbewussten Proleten auf den wortwörtlich rechten Weg zu bringen. Am 8. November 1923 treffe ich in Berlin erst einmal am Schlesischen Bahnhof auf den Kameraden Kleinicke. 10 Stunden vor Kleinickes Tod. Bin ohne Heimat, ohne Familie und leide Hunger. Hab keinen Pfennig, nicht Kleinicke. Nicht mehr lange. Heute Nacht kommt der Umschwung. Glaub ich nicht. Was war in Küstrin? Große Aufregung, kleiner Putsch. Es geht in München los. Feldherrnhalle. Und wir? Um 9 in der Stampe Eck Oppelner. Marsch auf Berlin. Die Deutsche Republik ist am Vorabend ihres 5. Geburtstages in tödlicher Gefahr. Herr Fuchs war ein Mann von makkabäischer Härte und Stolz. Ich bin ein Mann von makkabäischer Härte und Stolz. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle? Fuchs, mein Name, Chefredakteur des Berliner Tageblattes. Mir hat mein Urheber zwar einen Vornamen zugestanden, Theodor, aber keine individuelle Vorgeschichte. Ich leide nämlich an dem jüdischen Erbübel. Herr Fuchs nämlich litt an dem typisch jüdischen Erbübel, das sein äußeres Bild keineswegs seinem Inneren glich. Wenigstens nicht für arische Augen. So musste er jede Art von Tätigkeit durch persönliche Erniedrigung erkaufen. Ich tauche auf, bin einfach da. Am Vorabend des Hitlermarsches auf München bin ich die Gegenfigur zu den finster revolutionären rechten Landsknechtsgestalten, die sich um den Leutnant A.D. Schwerk scharen werden. Ich gebe den Klischee-Juden. Ich habe meine mediterran genannten Klischee-Kollegen zu mir gebeten, um das zu retten, was die Völkischen das System nennen. Achtung! Du machst immer keinen Fleck. Der Marsch nach Berlin gerät bald ins Stocken. Die Sturmabteilung 422, die nachmittags von Köpenick nach Treptow aufgebrochen war, findet kurz vor Niederschöneweide die Straße blockiert. Etwa 2000 Menschen mit Steinen, Flaschen, Holzprügeln in der Hand sperren schweigend den Weg. Hierauf lässt der Sturmführer, Leutnant A.D. Kleinicke, mit raschem Streich das an der Ecke liegende Gasthaus von Müller besetzen. Kamerad! Einsam in der Ecke vor sich ein halbgeleertes Glas eines blassen Getränks, das an ungesunden Urin erinnert, jedoch Berliner Molle genannt wird, sitzt ein einbeiniger Vertreter. Er wendet sich aus seinen düsteren Gedanken an Kleinecke. Kamerad, ihr haltet's nicht auf. Heute fällt was wackelt. Kamerad, weil Sie nur ein Bein haben, sollen wir abtreten? Ihr habt alle nur ein Bein. Ihr marschiert, weil es trommelt. Ich kenne nur eins und liebe nur eins. Deutschland. Ich will dieses Land packen und schmieden und ihm im Zorn Söhne zeugen. Das neue Volk, das Volk der Völker, das Volk der Helden, das Volk, das aufgeht im Weltuntergang. Kamerad, Sie werden nicht Söhne und Helden zeugen, sondern Bonzen. Danken Sie Gott, Kleinecke, wenn Sie heute Nacht fallen. Auf geht's! Die Völkischen stehen dicht vor einem Staatsstreich. Die Deutsche Republik ist am Vorabend ihres 5. Geburtstages in tödlicher Gefahr. Das werden wir verhindern. Natürlich werden wir das verhindern, Wiederhopf. Die Größe unseres Feindes besteht darin, dass er die Sprache der Straße spricht, dass er die Urlaute des Volkes kennt. Nur, dass ihm Mittel und Wege fehlen, sich mit dem Volk zu verständigen. Gegen die Münchner Rebellen hilft keine Schreibe. Theater? Parlament? Religiöse Aufklärung? Film? Unmöglich. Wenn die Münchner Rebellen zum Volk sprechen, dann müssen auch wir zum Volk sprechen. Wir müssen das Ohr des Volkes erreichen. Aber ohne gesehen zu werden. Und doch, da ist etwas dran. Meine Herren, das Ohr des Volkes erreichen, ohne gesehen zu werden. Unsichtbar kämpfen, das ist die Parole. Also Rundfunk. Wir müssen den Rundfunk bis heute Abend besetzen. Nationalisten, die Köpfe höher! Wir werden das Radio möglichst schnell unter unseren politischen Einfluss bringen und es möglichst schnell zu einer das gesamte Volk umfassenden Institution auszubauen haben. Wer übernimmt die Vorhut gegen den Rundfunk? Ich! Gut, Herr Wiedehopf. Sie sondieren und isolieren den Staatssekretär Torgelow, den Direktor der Radiostunde Bott, müssen Sie überzeugen. Nationalisten, die Köpfe höher! Der Pöbel soll sehen, wen er trifft! Fertig machen! Aufbruch! Die Straße frei den Bataillonen! Sie marschieren durch die weite Strecke des Treptower Parks. Berlin ist da. Berlin umfängt sie. Schon ist die Ecke der Oppelner Straße sichtbar. Plötzlich knallt ein Schuss. Jemand schreit. Leutnant A.D. Kleinecke. Deutschland! Leutnant Kleinecke! Tot. Wir können ihn hier nicht in der Gosse liegen lassen. Pack mit Antil. Wohin? In sein Sturmlokal. So stirbt ein Militarist. Quassel nicht. Sterben müssen wir alle. Ich trag ihn nicht. Du musst. Warum muss ich? Weil du dran bist, Kamerad Thiel. Hau! Aber Karl, was machst denn du? Sie werden lachen, Fräulein Ilse. Warum? Wenn ich plötzlich im Rundfunk auftauche. Was, Sie? Oh, für einen Boten reicht's bei mir allemal. Kaffee, Herr Wiedehopf. Danke, ja. Sie wissen ja, wie ich, Herr Bott. Seit Adam gibt's den sechsfach gemischten Trank unseres Lebens. Fressen, saufen, raufen, lieben, vögeln. So gesehen, ja. Bedürfnis nach Rundfunk gibt es nicht. Da wir aber durch Rundfunk Geschäfte machen können, müssen wir Bedürfnis nach Rundfunk erwecken. Sie, Herr Botts, werden eines Tages Millionen Abonnenten haben. Aber den Weg dorthin können Sie nimmer allein gehen. Ein Bündnis mit der großen demokratischen Presse dieses Landes macht Ihnen diesen Sieg zur Rutschbahn. Im Übrigen kann Ihnen ein solches Bündnis im Postministerium nur Freunde erwerben. Nanu, Herr Torgelow hat mich eben erst von einem solchen Bündnis gewarnt, Herr Wiedorf. Hochmut kommt vor dem Fall, Herr Bott. Sie meinen also, es wäre schade, wenn ich fiele für den Fall, dass Torgelow fällt? Als unser Bundesgenosse können Sie nicht fallen. Chefredakteur Fuchs lässt Sie übrigens schön grüßen. Gut. Betrachten Sie mich als Ihren Bundesgenossen. Unser Bundesgenosse müssen Sie erst werden. Wodurch? Kunst ist schön. Und Sie senden Kunst. Sie senden jetzt täglich eine Stunde. Sie werden später 10 Stunden senden. 10 Stunden? Wer kann denn 10 Stunden zuhören? Eben deswegen. Man kann nicht nur Kunst senden. Man muss beginnen, mittels des Radios die Bevölkerung zu erziehen. Erziehen? Wozu? Zur Demokratie. Zur Staatstreue. Zur Verfassung von Weimar. Herr Fuchs lässt Sie übrigens schön grüßen. Es ist eine großartige Aufgabe. Es ist die Aufgabe unserer Zeit. Sie werden den Friedensnobelpreis kriegen, wenn Ihnen das gelingt. Ist der hoch? 120.000 schwedische Goldkronen. Oh. Das sind nach heutigem Kurs 72.325 Billionen, 550 Milliarden. Hören Sie auf, hören Sie auf. Wollen Sie also mit uns zusammenarbeiten? Jawohl. Sie werden heute Abend um 8 Uhr vor Ihr Mikrofon treten und ankündigen, dass Sie heute keine Musik senden. Was soll geschehen? Der populärste Mann, der beste Redner, der suggestivste Schauspieler, der ideale Gegenspieler der Münchner Rebellen muss an das Mikrofon. Und die Republik verteidigen. Und die Rebellion zerschmettern. Und wer ist dieser Held? Alfred Roth. Der Schauspieler? Da ist keine Lust, die Zeit mir zu vertreiben, als meinen Schatten in der Sonne spähen und meine eigene Missgestalt erörtern. Und darum, weil ich nicht als ein Verliebter kann kürzen diese fein beredten Tage, bin ich gewillt, ein Bösewicht zu werden. Die Republik verteidigen. Und die Rebellion zerschmettern. Oh. Ist dieser Held? Alfred Roth. Der Schauspieler? Alfred Roth. Aha. Wenn wer dich erwischt, immer beim Horchen fliegst du hochkantig aus dem Sender. Wozu sind Transportschächte sonst gut? Alfred Roth, schon mal gehört den Namen? Nee, komm nu. Bot hat sich verkauft. Was verkauft? Sich. Uns. Bestechen hat er sich lassen. Hab ich gehört, jedes Wort. Der Sender soll ein politischer Kapitalistensender werden. Heute Abend gibt's kein Musikprogramm. Ein Schauspieler soll denen ihre Rede verlesen. Naja, betrügen tun sie ja doch. Was kann man dafür verhindern? Ich hol mir jetzt welche von Rotfront. Du bringst uns alle ins Zuchthaus. Moment mal. Lassen Sie mich gefälligst los. Wer wird denn gleich sitzen? Schick die Kleine weg. Ilse, jemand nach oben. Sie hockten sich in den Heizungskeller des Funkhauses. Dort ist es warm. Der große Alfred Roth also. Den habe ich bei den Eiern. Am 9. November 1918 saßen wir in einem Keller in der Sesenheimer Straße. Kameraden, vielleicht 10 Kerls. Und überlegten uns unseren ersten Putsch. Auf einmal brachte einer von uns diesen geölten Versteller an. Und jetzt will er die Bonzen und Kapitalisten retten. Er soll lieber sich selbst retten. Wird er nicht sprechen? Heute Abend jedenfalls hält er seine Schnauze. Und wie? Sabotage. Berlin, 8. November 1923. Wiederhoff setzte sich an Botts direktorialen Schreibtisch und schrieb die tollste Rede des Jahrhunderts. Zwischendurch telefonierte er, etwa bei jedem Komma einmal, mit Fuchs. Aber plötzlich war die Leitung tot. Wiederhopf zog seine Schlinge langsam enger. Gegen 5 Uhr war die Rede fertig. Aber plötzlich war der Held nicht da. Wo ist Roth? Wo ist Roth? Stanley fand Livingston im unendlichen Afrika. Und ich sollte meinen Helden in Berlin nicht finden? Der Schauspieler aber blieb in den Minuten, da er so gebraucht wurde wie nie vorher und später nie. Unauffindbar. In genau 10 Sekunden ist es 20 Uhr. Die angekündigte Ansprache muss aus technischen Gründen leider entfallen. Sie hören stattdessen Giuseppe Verdis. Das ist Sabotage. Das kann man laut sagen. Das würde ich Ihnen aber nicht raten. Das waren die Braunen. Vorsicht, wenn es mal nicht die Roten waren. Aber nicht mein Kiel. Na. Zwerg, das war... Nur der Anfang, Jungchen. Sie hörten stattdessen Giuseppe Verdis Die Macht des Schicksals. Wo sind Sie gewesen, Herr Roth? Wir haben statt Ihrer Verdi gespielt. Auf dem Klo. Wie bitte? Man hat mich auf der Toilette des Schiller-Theaters eingeschlossen. Interview. Und was darf ich unseren Lesern bzw. ihren Hörern über ihre Programmpläne berichten? Unser Programm wird notwendigerweise von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde besser. Am 4. April die erste Tanzmusik, Erfolg. Am 20. April die erste Jugendstunde, begeisterte Zustimmung. Am 29. April das erste Sendespiel, ergriffenes Schweigen. Und dazu die dauernde Verbesserung der Mikrofone, Kathodophon, Bändchenmikrofon, Reismikro. So ist das Programm, einst unser Sorgenkind, heute die Quelle der Zufriedenheit bei uns und bei den Hörern. Wie sind eigentlich Ihre Vorstellungen einer zukünftigen Programmstruktur? Wissen Sie, unter uns, solange Musik aus der Kiste kommt, ist doch alles in Butter. Sechs Uhr. Nach dem massiven Nachmittagsprogramm vor den wuchtigen Abenddarbietungen beginnt in sich munter tummelnder Zersplitterung die demagogische mit vielem Alle-Befriedigung. Zwischen den musikalischen Potpourris klimpern die Potpourris der Worte und Gedanken. Das ist wie beim Saufen, Jungchen. Auf eben wen kannst selbst du nicht stehen, Schwerg? Sabotage, das ist auch eine Sucht. Jetzt krallen wir uns eine große Nummer. 6 Uhr bis 8 Uhr und in je 13 Dreiviertelminuten netto. Erlebnisse mit Filmstars, Kleintierfunk, ist der Handwerker zu teuer, deutsche Geschichte in einer Viertelstunde, Thesendiskussion, Aufstieg oder Niedergang des Bürgertums, die Erzählung der Woche, das Interview der Woche, angesagt, abgesagt, aufgesagt, vorgesagt, nachgesagt, durchgesagt, weitergesagt, nur so hingesagt, nichts ist untersagt. Es kann über alles etwas gesagt werden. Das rasselt und prasselt in den Äther hinaus. Das holpert und poltert in die Häuser hinein. Das Mikrofon, Tänzer, der kleinste Megafon. Weiß jeder, ich bin da, wenn irgendwas ist da. Und so laut, hurra! Sommer 1924. Meinen Wagen. Auch das Wetter war schön. Auch die Villa war schön. Auch Zehlendorf war schön, wo die Villa stand. Auch, dass diese Villa seit Monatsfrist Bott gehörte, war schön. Er hatte ein schönes Heim, einen schönen Garten, zwei gesunde, kluge, kräftige Söhne und außerdem einen schönen Appetit aufs Mittagessen. 9 Jahre später, noch 1933, wird er sich eine Kugel durch den Kopf jagen. Thiel, meinen Wagen. Bott drückte auf einen weiteren Knopf und Ilse erschien. Sie wünschen? Ist noch was Wichtiges. Die ganze Programmvorschau liegt noch da. Unsere Abonnenten warten drauf. Niemand wartet wirklich. Der Hörer dreht den Apparat an und wenn keine Musik drin ist, dann dreht er wieder ab. So einfach ist das. Diese ganze Programmarbeit ist eine völlig nutzlose Arbeit, von der nur die Kritik lebt. Berlin war schön. Die Inflation endlich überstanden. Berlin war jung, kräftig, hoffnungsvoll. Die Wagen brausten wieder durch die Straßen und der Duft des Benzins, dieses Narkotikum der Maschinenwelt, gab der erhitzten Luft die Spannung einer rhythmischen Gier. Herr Direktor Bott und Herr Wiedehopp fahren den Landwehrkanal entlang. Hier hat sich ein Drehorgelspieler aufgebaut und hält gar traute Zwiesprache mit den Schlagern seiner Zeit. Bott, ein Freund des gesunden Kitsches, lauscht entzückt. Das ist Musik, wa? Für sowas gebe ich die ganze Funkmusik her. Programm. Ihr Rundfunk braucht einen Programmmacher. Ich kriege nicht die Leute, die ich haben möchte. Sie müssen mit den Größen unserer Zeit in Kontakt kommen, Herr Bott. Man muss in den Salons, bei den Premieren, auf den Empfängen Ihre Frackschöße flattern sehen. Frack steht mir nicht, Herr Wiedehopf. Nehmen Sie den Smoking mit einer weißen Weste wie der Prinz von Wales. Smoking liegt mir nicht. Sie haben Pflichten, Herr Bott. Na schön. Was für Pflichten diktieren Sie mir? Wir gehen zu Schwannecke essen. Na schön! Vorne im ersten Raum sitzen nur Schmarotzer. Dramaturgen, Hilfsregisseure, Lokalreporter, Statisten. Alles Leute, die irgendwen abfangen wollen. Die großen und gewaltigen Monarchen der Kulisse stiegen hier auf den Sprossen des Alkohols und das Volk und konnten von demselben mittels Zahlung einer überteuerten Flasche Weins besichtigt werden. Hier in den Nischen sitzen schon die besseren Leute. Es wird aber viel getrunken, Herr Wiederhopf. Das liegt in der Psyche des Schauspielers, Herr Bott. Wir essen viel, weil das Humor schafft. Wir haben das Vorrecht, das Bier aus silbernen Bechern trinken zu dürfen. Bier fördert die volltönende, satte, schallende Lache. Sind Sie dankbar, dass ich Sie hierher geführt habe? Nutten gibt's hier auch. Wie man sie nennt. Ich bin die Gattin eines feinsinnigen, jedoch tuberkulösen Lyrikers. Kenner rühmen meinen tiefkehligen Brunftschrei. Ich schwanke zwischen kommunistischer Lederjacke und kronprinzlichem Thron. Ich bin unbegabt, habe aber infolge meines Ehrgeizes eine auffallend gute Presse. Sehen Sie nur diesen Fatzke mit dem Monokel dort. Narbe am Hals, originell krächzende Stimme. Tja. Arnold Bronnen, A. B. Skandal-Erfolgsdramatiker, Vatermord, das Thema der Saison. Und diese Leute sollen in den Funk, damit Sie und Ihr Chef Fuchs zufrieden sind. Damit der Funk Niveau bekommt. Nun sagen Sie schon, wen Sie mir als Programmchef vorschlagen. Ich hätte da was. Drehen Sie sich mal ganz vorsichtig um. Den da müssen Sie schon mal gesehen haben. Schillertheater, ja. Alt-Heidelberg. Das ist Ihr Mann, Herr Bott. Der rote Alfred Braun. Sieg die Rechte, werde ich ihn in meinem Roman rot heißen, nicht braun. Wenn die Braunen siegen, rot. Rot, Alfred. Sehr komisch. Heldendarsteller. Weiß keine Lust, die Zeit mir zu vertreiben, als meinen Schatten in der Sonne spähen und meine eigene Missgestalt erörtern. Ich habe den Herrn Roth alias Braun dann persönlich kennen und nicht schätzen gelernt. Ich bekam Ende der 20er das Angebot, beim Rundfunk in Berlin unter ihm einzutreten. Ich habe als erstes die Wallenstein-Trilogie in ein Hörspiel von 90 Minuten umgeschmolzen. Regie Alfred Roth alias Braun. Bronnen 1954. Ich hätte gern die Gestalten von Staatssekretär Bredow und von Direktor Knöpfke als sympathische und positive Gestalt hingestellt. Das war 1935 nicht erwünscht. In meinem Roman wurden sie zu verächtlichen Vertretern des Weimarer Systems, zu Torgelow und Bott. Natürlich wollte ich ein Buch schreiben, das gedruckt werden konnte. Und es sollte wirken in der Zeit, da ich es schrieb, für die Zeit, nach der ich schrieb. Hitler durfte ich nicht angreifen. Aber ich durfte Alfred Braun angreifen. Ja, ich kaufe nichts. Schwere Zeiten, jawohl. Bitte? Leutnant Ali Schwerk. Sie müssen entschuldigen, Herr Leutnant. Ihr Gesicht war mir wohl entfallen. Sie werden eine politische Stellung haben, ob Sie wollen oder nicht. Versprechen Sie mir, dass Sie nicht gegen den Nationalismus agitieren werden. Aber Herr Schwerk, ich bin Künstler. Ihr Künstler stellt deutsche Charaktere, aber seid keine Deutschen. Ihr sprecht Deutsch, singt Deutsch, aber ihr seid keine Deutschen. Nur in einem seid ihr Deutsch. Seid kleine Männer in einem großen Volk. Hören Sie, ich werde den Wallenstein geben. Aber keinen völkischen Agitator. Bereite zu spät durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit seinen Kindern. Das Wort, das Alfred Braun geprägt hat, war das Wort Funkeigen. Funkeigen war der neue große Sendesaal, der zwar nicht sehr groß, dafür aber sehr unakustisch war. Es war die schöne Zeit, wo der Laufbursche in den Eimer pisste und damit Gewitterregen zauberte, wo die Tippmamsellen mittels Kokosschalen auf Packpapier attackierende Ulanenschwadronen aus dem Lautsprecher herauspreschen ließen. In diesem funkeigenen Saal pferchte Alfred Braun einmal im Monat seine funkeigene Großveranstaltung. Jeden Quadratmeter pfropfte er voll mit Menschen, Schauspielern, Geräuschmaschinen, Musikern, Windrädern, Badewannen, bis er selber kaum mehr Platz fand. Stampfend, pustend, keuchend setzte er mit dem Gongschlag 8 Uhr abends diesen schwerfälligen Apparat in Bewegung, um Dichtung zu malen, Weltgeschichte zu schwitzen. Was schon im Alltag ist, fotografieren wir. Ist ja wunderbar. Wallenstein im Kostüm. Ist ja funkeigen. Alle Schauspieler, die da mittun, alle haben Originalkostüme. Vom Theater am Gendarmenmarkt. Auch die kleinsten Rollen. Alfred Roth als Wallenstein. Wie das wohl möglich ist, das möchte ich wissen. In Wallensteins Lager kommt der Wallenstein überhaupt nicht vor. Warum lässt er sich dann fotografieren? Das will ich Ihnen mal sagen, Fräulein. Weil das neue System ist. Und Vorsicht! Alfred Roth, so heißt der Mann, der alles für beschränkt hält und nur zweierlei für unbeschränkt. Seine eigene Machtvollkommenheit und die Dummheit des Volkes. Auftritt Jäger, Marketenderin, Soldatenjungen und so weiter. Ein bisschen schnell! Rundfunkprobe Wallensteins Lager, 3. Januar 1925. Sie! Da treffen wir lustige Kompanie. Was für Grünröck mögen das sein? Stopp, stopp, Jäger, näher ans Mikro. Trompeter, bitte nicht zu schreien. Sie stehen hier nicht auf der Bühne, sondern exakt vor der Schallmembran. Bitte nochmal. Sie, da treffen wir lustige Kompanie. Was für Grünröck mögen das sein? Treten ganz schmuck und stattlich ein. Sind holkische Jäger. Die silbernen Tressen holten sie sich nicht auf Leipziger Messen. Glück zur Ankunft, der Herr! Stopp! Geräusche, bitte kein Inferno! Die Marketenderin kommt und bringt einen Krug Wein zur Begrüßung, mehr nicht. Das klang wie ein Zugunglück. Und wie soll es klingen? So vielleicht? Gottes Willen. Mach doch mal Wein einschenken! Tut's auch Wasser? So? Na bitte. Nochmal ab Auftritt Jäger. Sie, da treffen wir lustige Kompanie. Was für Grünrock mögen das sein? Treten ganz schmuck und stattlich ein. Sind holkische Jäger. Die silbernen Tressen holten sie sich nicht auf Leipziger Messen. Glück zur Ankunft, ihr Herren. Was? Der Blitz. Das ist ja die Gustl aus Blaseritz. Blasewitz? Freunde, das ist hier kein Spielplatz. Das ist Wallenstein. Bitte nochmal. Rumpfrisch, Kameraden, den Nacken gezäumt. Die Brust im Gefechte gelüftet. Die Jugend brauset, das Leben schäumt. Frisch auf, ehe der Geist noch verdüftet. Und setzet ihr nicht das Leben ein. Nie wird euch das Leben gewonnen sein. Und setzet ihr nicht das Leben ein. Nie wird euch das Leben gewonnen sein. Sie hörten Wallensteins Lager, Drama von Friedrich von Schiller, Hörspielbearbeitung Arnold Bronnen, Regie Alfred Roth. Was tat die Presse? Sie lobtobte. Was taten die Funkkritiker? Es gab Funkkritiker. Sie kritisierten aber nicht etwa Herrn Roth, sondern Herrn von Schiller. Kurz, es gab einen Regieerfolg. Kurz, die Funkbühne hatte sich durchgesetzt, wies in die Zukunft. Theater des Volkes, Szene der Millionen, Tribüne der Nation. Scheiße, sagte Thiel am anderen Tag, laut. Er hatte an seinem selbstgebauten Apparat gesessen. Lärm, Geschrei. Fetzen von Musik, eine langweilige Oper, bei der die Sänger ihre Arien vergessen hatten. Scheiße, seufzte Bott innerlich und dachte an Roth. Als Direktor dieser stündlich anwachsenden Kulturinstitution stehe ich schutzlos, gewissermaßen nackt, meinen genialen, doch ungezügelten Künstlern gegenüber. Wir müssen eben mehr Verwaltung schaffen. Bott begriff das. Wir müssen mehr Verwaltung schaffen. Zwei Prokuristen wurden eingestellt, drei Direktionsbüros wuchsen aus den Papierkörben hervor, ein Personalchef begann seines Amtes zu walten. In Kürze betrug der personelle Anteil der Verwaltungsabteilungen am Bestand der Funkstunde 70 von 100. Am 15. Mai 1925 wurde die Reichsrundfunkgesellschaft, kurz RRG, gegründet. Und die Hörerzahlen nähern sich rapide der ersten Million. Stündlich Abwechslung. Geistige und künstlerische Arbeit am laufenden Band, ohne Ruhe und Rast, das ist sein Kennzeichen. Aus dem kleinen Rundfunk vor 5 Jahren, als die Reichsrundfunkgesellschaft am 15. Mai ins Leben trat, ist jetzt ein Apparat geworden, wie ihn nur unser Zeitalter der unbegrenzten Möglichkeiten schaffen konnte. Es geht auf 5 Uhr nachmittags zu. Ja. Boten huschen durch die Gänge. Phones schrillen. In der Kantine werden Namen aufgerufen. Saal an Saal, Tür an Tür beginnen die Hauptproben, die Generalproben. Orchesterfunkstunde in Saal 3, Orchester Deutsche Welle in Saal 3a, Hörspielfunkstunde in Saal 2a, Hörspielhauptprobe für morgen Deutsche Welle in Saal 2. Draußen dämmert es schon wieder. Der Tag nähert sich der 17., das Funkprogramm der 11. Stunde. 5 Uhr, die Zeitenscheide. Perfektum geht, Imperfektum bleibt. Indessen gleich einem Ballon, der trägen Ballast abgeworfen hat, steigt dieses Funkhaus in neue, rätselhafte Stratosphären des Fiebers. Die Funkstunde Berlin setzt ihr Unterhaltungsprogramm fort. Mussolini, ein Hörbild mit Alfred Braun, bearbeitet von Arnold Bronnen. Im Sitzungssaal der RRG findet die Intendantenkonferenz statt und Wichtiges steht auf dem Spiel. Die große Linie des übernächsten Monatsprogramms. Denn wie das Programm des einzelnen Senders durch einen hörerfremden Kuhhandel zwischen den einzelnen Abteilungen entsteht, so entwickelt sich auch bei den monatlichen Intendantenkonferenzen ein hurtiges Börsengeschäft. Da preist Breslau stimmgewaltig eins seiner unerreichten Hörspiele an. Dort bietet München zäh, doch lange erfolglos einen Vortrag. Beide übertönt das Frankfurter Duett, das Autor und Intendant zugleich mit kaninchenartiger Fruchtbarkeit sogenannte Zeitberichte wirft und sie gackernd verkauft. Vornehm, in alter Hanseatentradition, tritt Hamburg auf. Gesichert durch ein Monopol auf Mittags- und Hafenkonzerte, wahrt es sein Prestige. Auch Stuttgart, mit den gutmütig pfiffigen Schwabeäugle blinzelnd, lässt sich lieber umwerbe. Berlin indessen, Leipzig und Königsberg halten alles, was sie ihren Hörern bieten, für schlechthin unerreichbar. Denn bei den meisten Sendern ist es Ehrensache, möglichst viel vom eigenen Programm und von den eigenen Kosten den Kollegen anzuhängen und möglichst wenig von ihnen angehängt zu kriegen. Das Resultat: Heiserkeit der Intendanten und Verschnupftheit der Hörer. Während die Verwaltung der allgemeinen Vorliebe aller Verwaltungen folgte, sie verwaltete mit Vorliebe sich selbst. Sausende Lichter, tausend Gesichter blitzen vorbei, Berlin. Übers Gewässer nebelt Benzin, drunten wär's besser. Ach, wenn uns eins könnte, wie er wollte. Berlin sollte jeden Abend vor Lachen weinen und vor Weinen lachen. Tanzend durchs Schicksal in die Nachtruhe geleiten. Jeder Berliner sollte es alltäglich, ich sagte alltäglich erleben. Ging es nach mir. Als ob wir nicht anderes wollten. Besoffen gemacht werden. Und dazu Funk. Mit Ihnen werde ich mich freilich nie einigen, Thiel. Das stimmt. Denn was machen Sie denn aus dem, was wir Arbeiter und Techniker geschaffen, erarbeitet und durchgehalten haben? Wo bleiben wir? Das neue Denken. Mensch, wir haben den Funk stark gemacht. Wir Arbeiter und Techniker. Und jetzt macht der Funk wieder das stark, was wir überwinden wollten. Der Blubber siegt. Junge Freund, Sie haben ja recht. Ich fühle ganz dasselbe wie Sie. Ich verachte mich sogar ebenso wie Sie mich. Indessen, was soll ich machen? Ich bin gefesselt an diesen Sendesaal. Wieso denn gefesselt? Gehen Sie raus. Unter uns, das Volk. Berlin Ost, Hinterhof. Was kleben Sie hier? Hinausgehen? Aus dem Sendesaal gehen? Ja, kann man denn das? Technisch gesehen kein Problem. Man kann transportable Mikrokabel legen. Man könnte später auch ein Ultrakurzwellenradio bauen. Gerichtete Ultrakurzwellen brauchen weniger Energie. Also technisch gesehen ist alles zu machen, wenn wir es machen. Die Regatta. Hier in Grünau, meine Damen und Herren. Regierungsbezirk Potsdam unter einem Himmel. Himmelsgezelt, dessen Bläue an die schönsten Werke, an die Meisterwerke. Du lieber Gott. Funkstunde Berlin. Angeschlossen die Deutsche Welle, die Schlesische Funkstunde, der Ostmarkenrundfunk, der Nordische Rundfunk, der Mitteldeutsche Rundfunk. Sie müssten sehen, besser noch hören können, mit welch frenetischem Enthusiasmus Berlin seinen Ruderern bei allerschönstem Sonnenschein zujubelt, hier in Grünau unter einem Himmel, dessen Bläue an die Meisterwerke unseres großen Kaspar David Friedrich gemahnt. Auch wenn wir, meine lieben Hörerinnen und Hörer draußen im Lande, wenn wir aus tiefstem Herzen wünschen mögen, dass die beste Mannschaft siegen möge, so werden Sie sicher auch verstehen, wenn die Berlinerinnen und Berliner, die heute zu Abertausenden bei strahlendem Sonnenschein an den Ufern der Oberspree lagern, bei Kaffee und Kuchen, ihre Berliner Mannschaft aus vollem Herzen, aus voller Kehle anfeuern. Alfreds Klappe ist doch die schnellste, sagten von nun an die Berliner. Frisierte Schnauze. Nur Böswillige konnten so meckern. Die große, gutwillige Mehrheit, befriedigt immer recht gehabt zu haben, schrie vom neuen Stil, klatschte zur genialen Improvisation, erlag lustseufzend der suggestiven Massenwirkung. Die erste Hörermillion wurde erreicht, wurde überschritten. Man näherte sich dem 12-Stunden-Programm. Man war nicht mehr fern von einem gewissen Hörkomfort. Einige Leute mit besonders starken Nerven stellten ihren Funk sogar bereits zur Entspannung an. Hier ist die Nora für dich, mein Tier. Es kommen Missgriffe vor. Es kommen Missgriffe vor. Die Hörer hören genauer. Die Hörer beschweren sich. Die Künstler, Reporter, Lektoren werfen die Beschwerden in die dazu bereitgehaltenen Papierkörbe. Die Beschwerden mehren sich. Die Verwaltung gelangt in Kenntnis der Beschwerden. Das kann Abonnenten kosten. In Zukunft wird die Verwaltung leider in den künstlerischen Bereich eingreifen müssen. Dunkel, kalt, in lauernder Stille lastet der Riesenbau auf seinen unseligen Fundamenten. Ins Endlose gähnen die Gänge. Gespenstisch umschließen die Höfe erwürgten, erstickten Raum. Türen, Türen, Chaos der Korridore, Fata Morgana der Treppenhäuser. In schnellem Rhythmus zuckt das Blinkfeuer des Funkturms über die Dächer. Nur Reflexe der Reflexe von Reflexen dringen in das Innere der Funkburg. Ruhelos ist dieses Haus. Ruhelos lauert es auf den Morgen. Im dämmerigen Licht der Bereitschaft, isoliert von aller Nähe, nur der Ferne verbunden, durchwacht der Verstärkerraum die Winternacht. Reportage. Das können wir. Da haben wir Übung drin. Plan F. In solchen Betrachtungen ist Schwerk in der Kantine angelangt. Der faulig schwüle Rasen 400 abgearbeiteter Kontoristinnen betäubt ihn fast. Mit Mühe findet er einen Männertisch. Inmitten dieses mit Pfennigen finanzierten Kampfes billiger Cremes und überscharfer Parfüme gegen die Lauge sinnloser Büroarbeit denkt er voller Sehnsucht zurück an die schweißfußdurchwürzte, mit Pupen gepfefferte Luftbrühe der Kriegskantinen. Schwerk weiß, warum er unter die Erde steigt. Oft ist es die Molle, aber öfter der Klatsch, das Belauschen, die Information. Kantine. Was heißt Verantwortung? Bin ich hier Redakteur oder Pilatus? Schwerk weiß auch, warum er rasch den Platz wechselt, rasch eine neue Molle heranschleppt, rasch zum still versonnenen Säufer wird. Meinen Mussolini in der Regie des verehrten Meisters Bronnen, nun mal ehrlich, mein Lieber, wie fanden Sie's? Bums ohne Inhalt. Knall an sich, Leere mit Tempo. Genial. Gestellte der Reportage und ein bisschen historische Montage. Das ist funkeigen. So soll es nämlich sein, mein Lieber. Funkeigen. Steht schon fest, wer in Kassel die große Rede hält? Selbstredend. Ich. Da komme ich mit. Ins schöne Kassel. Schwerk, du bist ja blass wie ein Gespenst. Das kann ich mir gar. Ich rücke aus. Irgendwo wird doch noch so ein verdammter Krieg sein. Im Gran Chaco oder westwärts von Peking. Der Rundfunk ist nicht für einen Dichter da. September 1929. Kassel. Der Rundfunk ist nicht für die Dichter da. Es traf sich glänzend, dass für die letzten Septembertage des Jahres 1929 die Reichsrundfunkgesellschaft gemeinsam mit der Sektion für Dichtkunst der Preußischen Akademie der Künste eine Arbeitstagung ins ferne Kassel einberufen hatte. Ihre Kasseler Rede, Herr Bronnen, stimmt zwar bis auf einige Ungenauigkeiten, so behaupten Sie an einer Stelle Volk statt der dort zitierten Nation gesagt zu haben, mit dem offiziellen Sitzungsprotokoll überein. Der Rundfunk, das unartige, lernfaule, struppige, gierige, kurz barbarische Kind, sollte einmal ordentlich gewaschen, gekämmt, ordentlich in die Lehre genommen und dann nach bestandenem Examen als ordentlicher Kulturträger von Preußischer Dichterakademie Gnaden abgestempelt und konfirmiert werden. Natürlich war das Ganze eine Komödie. Der Rundfunk ist nicht für die Dichter da, sondern für die Nation. Viele namhafte deutsche Dichter waren wohl zum ersten Mal in der kurzen Geschichte des deutschen Funks der Einladung gefolgt. Arnold Zweig, Herbert Eulenburg, Walter von Molo, Alfred Wolfenstein, Alfred Döblin, Ludwig Fulda, Alphonse Paquet, Börries von Münchhausen. Ich hatte mir ein sachliches Referat zurechtgelegt. Dann aber sprach ich mit Alfred Braun. Sie verstehen. Und wir einigten uns dahin, dass es genügen würde, wenn er allein ein Referat über das Hörspiel hielte. Auch ich, Schwerk, das Sprachrohr seines Urhebers Bronn, bin mittlerweile in meiner Rolle als Bote in Kassel gelandet. Nach den ersten sehr interessanten Referaten. Wobei Arnold Zweig namens der Preußischen Akademie der Wissenschaften Sektion Dichtkunst sprach, flaute die Debatte ab. Es ging schließlich in Dutzenden von Reden und Gegenreden nur mehr um längere Sendezeiten, um die Verteilung der Tantieme-Prozente, um die Verhökerung des geistigen Eigentums. Niemand fragte nach den Wünschen der nicht geladenen Hauptperson. Nämlich des Volkes. Niemand fragte nach dem Kern der Debatten, nach Sinn und Aufgabe des Rundfunks überhaupt. Da schrieb ich in der dritten Nacht meinen Vortrag um und meldete mich für den letzten Tag mit meinem Hörspielreferat erneut an. Von plötzlicher Wut gepackt, stand ich plötzlich am Rednerpult. Der Rundfunk ist nicht für die Dichter da, sondern für die Nation! Der Rundfunk ist nicht für die Dichter da, sondern für die Nation, schrie ich. Es war sehr unfreundlich, was er da sagte. Ich war ziemlich erregt und sprach sehr schnell. Schon im ersten Teil meiner Rede sagte ich, wir haben hier Leute reden hören, welche der bedauerlichen Ansicht huldigten, der Rundfunk sei eine Versorgungsanstalt für ausgediente Literaten. In Wirklichkeit ist der Rundfunk nicht für die Dichter da, sondern für das Volk. Der Rundfunk ist heute die größte Macht für alle Künste des Worts. Der Rundfunk ist heute die größte Macht für alle Künste des Worts. Diese Macht ist leer und wesenlos, ein schlotternder Schemen, der sich drahtlos verbreitet. Diese Macht muss erfüllt werden. Sie muss erfüllt werden vom Geiste, der ausströmt vom Volk, das empfängt. In einer Zeit, die verworren ist bis zur letzten Schraube, die keiner brauchen kann. In einem Land, in welchem sich eine schamlose Zunft verantwortungsloser, dem eigenen Volk entfremdeter, keiner Rasse, keiner Landschaft verhafteter Literaten breit macht, mögen Männer aufstehen, welche diese Macht lebendig machen, von innen heraus, im Dienste des Volkes. Des Volkes. Der Rasse. Nation. Des Volkes. Zucht. Der Rasse! Volk! Volk! Nation! Rasse! Zucht! Volk! Während ich sprach, hat Alfred Döblin literweise Sodawasser hinuntergestürzt. Den Nobelpreis hat er ja nie gekriegt, ganz im Gegensatz zu seinem Affen. 24 Jahre später, 1956, waren Sie in der DDR Gast des Schriftstellerkongresses. Es gab einen packenden Moment zu Ende des Kongresses, als der Schriftsteller Stefan Heim temperamentvoll und mutig, wenngleich meiner Ansicht nach unter verkehrten Vorzeichen, mit Walter Ulbricht, dem ersten stellvertretenden Ministerpräsidenten der Republik, über das Pensum des Kongresses und über die Aufgabe der Schriftsteller in der Republik polemisierte. Die souveräne, kluge Art, in der Ulbricht über die geschichtlichen Erfordernisse der Stunde sprach, die über Krieg und Frieden entschied, war für mich ebenso eine Lektion in materialistischer Dialektik wie echter Demokratie. Stichwort? Arnold Bronn. Immer richtig das Falsche zur richtigen Zeit. Schnauze, Else. Grundsteinlegung 1929. Der 29. Mai vor 30 Jahren in Berlin. Grundsteinlegung für das Haus des Rundfunks, aus dem wir jetzt zu Ihnen sprechen. In der Wetterlage ein Tag wie heute. Seit Tagen Temperaturrückgang nach voraufgegangener warmer Maiwoche. Herr Oberbürgermeister Dr. Böss. Rundfunk ist Volksgut. Rundfunk ist deutsches Reichsgut. Die Rundfunkgesellschaft ist auch Berliner Gut. Wir sollen aus dem Funkhaus Darbietungen deutscher Kunst und deutscher Wissenschaft in alle deutschen Gaue an zurzeit fast 3 Millionen deutscher Rundfunkteilnehmer und weit über Deutschlands Grenzen hinaus in alle Welt durch Rundfunk verbreitet werden. Möge das Haus für die jetzigen und kommenden Geschlechter eine Stätte wahrer Kultur sein. Schwerk trat kräftig gegen die Brettertür im Bauzaun. Sie stiegen in die Grube. 3 Mann hoch, 3 Meter tief. Schwerk, Thiel und Schröder, der Techniker. In der Mitte der weiten sandigen Fläche lauerte, gleich einem Opferblock, der Grundstein. Eine halbe Stunde später sollte die Feier der Grundsteinlegung des neuen Berliner Funkhauses in der Masurenallee beginnen. Alle Zauber. Der Hauptzauber kommt erst, wenn die schönen Reden mitsamt der Bauurkunde in diesem Loch eingemauert werden. Da fehlt noch was. Paar Kilo Dynamit ins Loch hineinschmuggeln. Und dazu eine Höllenmaschine, das Uhrwerk eingestellt auf Reichsverrat. Wenn dann der nächste Reichskanzler... Genau. Schade, dass alles so kompliziert ist. Ist alles ganz einfach. Thiel klaubte ein Stück Metall aus seiner Tasche. Ein Zeichen, an das er glaubte. Ein Zeichen des Hasses gegen die Feinde. Ein Zeichen des Widerstands gegen die Schmach. Er warf das Zeichen in das Loch. Das sprengt. Das Hakenkreuz wirkt genau. Man konnte nichts Besseres erfinden. Eines Tages werden 10 Leute alles Dynamit aufkaufen und es nach dem sogenannten genauen Plan verwenden. Hierauf wird sich dieser Planet wieder in die ihm gemäße Form verwandeln, nämlich in einen unscheinbaren grünen Stern mit bemerkenswertem Wildbestand und wenigen vor Tigern flüchtenden Männlein, die man Frösche nennen wird. Du spinnst. Worauf du einlassen kannst. Ende.